Ihr Lieben, 3 Minuten zu spät, aber wir sind da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Willkommen zu einer neuen Woche und wie immer zum Beginn der Woche, in der Nacht vom Montag auf Dienstag, sind wir offen für eure Anrufe und eure Themen. Also über was habt ihr Lust, über welches Thema wollt ihr gerne mit mir reden? Ruft ganz einfach an unter 0800 5678 111, kostenfrei. Oder kostenfrei faxen unter 0800 5678 110. Tina ist die erste heute Nacht, 45 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hi Domian. Ja, Tina, du hast ein bisschen warten müssen, ich bitte das zu entschuldigen. Ja, naja gut, das letzte Mal verzeihe ich noch. Das ist ja nett von dir, was ist dein Thema? Als allererstes möchte ich dir sagen, das T-Shirt, was du am Freitag anhattest, ja? Zieh das ruhig wieder an, das sah so sexy aus. Ich bin kritisiert worden, ich habe einige Faxe bekommen, da haben die Leute mir geschrieben, zieh nicht dieses T-Shirt wieder an. Aber das sah so süß aus. Ist das wahr? Ja. Gut, dann werde ich das für dich demnächst nochmal anziehen. Ich hoffe. Tina. Jetzt muss ich eine kleine Beichte ablegen. Ja. Ich habe deinen Leuten vorher was gesagt, was ich dir eigentlich gar nicht erzählen wollte. Darum geht es eigentlich gar nicht. Aber irgendwie lag mir was auf der Seele und ich musste unbedingt in eine Sendung. Jetzt bin ich aber ganz gespannt. Ja, ich habe denen erzählt, ich wollte was mit einem Kohlboy anfangen, aber das will ich eigentlich gar nicht. Jetzt hast du dich hier reingeschummelt. Ja. Eigentlich müsste ich jetzt böse sein. Ich hoffe nicht. Aber ich bin es jetzt mal nicht, sondern erzähl einfach mal. Es ist Folgendes. Du warst mal in Duisburg mit Hella und Conny. Ja. Euer Buch vorstellen. Ja, ja. Und da habe ich auch von euch drei ein Autogramm in das Buch bekommen, mit Widmung. Mhm. Und ich habe dummerweise dieses Buch verliehen und nicht wiederbekommen. Mhm. Ich meine, jetzt ein neues Buch zu kaufen und von dir ein Autogramm zu kriegen, ist vielleicht relativ einfach. Mhm. Aber von den beiden nochmal eins zu bekommen. Tina, das ist dein Hauptanliegen. Ja. Pass auf, das machen wir ganz einfach. Schick du mir bitte ein Buch hierher. Ich unterschreibe das und gebe das weiter an Conny und Hella. Und dann schicken wir es an dich zurück. Ach, das wäre lieb. Das ist noch eine andere private Frage. Ja. Hast du einen Plattenspieler, einen ganz normalen Plattenspieler? Einen ganz altmodischen Plattenspieler habe ich auch, ja. Ja? Ja, habe ich, ja. Gut, dann schicke ich dir demnächst was Schönes. Du stehst doch auf Schlager. Ich stehe auf Schlager, ja. Und wie? Ich weiß. Ich wollte dir das letztes Jahr schon zum Geburtstag schicken, aber du hattest ja am Geburtstag keine Sendung. So ist es, ja. Ja. Leider. Mhm. Und dann ist mir was dazwischen gekommen und ich werde dir das dann mit dem Buch als kleines Dankeschön mitschicken. Das ist ja lieb von dir. Jetzt hast du dich ein bisschen reingemogelt, finde ich aber nicht so schlimm. Und wir werden die Sache schon schaukeln. Schick uns alles und das Buch und wir werden das dann signiert an dich zurücksenden. Das okay? Ganz lieb. Alles Gute, danke. Tina. Tschüss. Und mach so weiter. Tschüss. Tschüss. Noch eine Tina, aber die ist ein bisschen jünger. Tina, 17. Hallo Domian. Oh, du klingst aber ganz verschwommen. Geh mal ein bisschen näher an das Telefon. Ja. Okay, also ich bin jetzt nicht Tina, ich bin Nicole. Ja, ich sehe hier auf meinem Monitor Tina und Nicole, beide 17 Jahre alt. Ja. Nicole. Und zwar also, wir wollten uns eigentlich eher mal ein Rad von dir holen als Außenstehender. Mhm. Und zwar hat alles damit angefangen, du kennst bestimmt die Fantastischen Vier. Ja, klar. Und wir sind also schon seit jetzt 8 Jahren totale Fans und so. Mhm. Und ja, was heißt Verknallte, war eigentlich, ich finde mal einen davon super geil und so. Wen denn? Ja, Michael Beck. Mhm. Und ja, jetzt sind wir noch immer hinterhergereist und so, und aber weil die jetzt auch unerreichbar sind halt. Mhm. Und unsere Eltern verstehen uns auch überhaupt nicht deswegen und sind wir halt total abgerutscht auf Drogen und so. Mhm. Haben auch schon Selbstmordversuch hinter uns. Weil wir kommen uns mit dem Leben überhaupt nicht mehr klar. Wie, und das hat wirklich alles angefangen wegen eurer Verehrung zu den Fantastischen Vier? Ja. Wo lebt ihr denn im Moment? Ja, bei unseren Eltern. Bei den Eltern noch? Ja. Drogen, welche Drogen? Crack. Crack? Ja. Wie oft? Ja, so halt fast jeden Tag, ne? Immer, wenn man irgendwie rankommen kann. Kriegen die Eltern das mit? Nee, auf keinen Fall. Wie finanzierst du das? Oder ihr das? Ja, halt vom Taschengeld nebenbei arbeiten. Wie nebenbei arbeiten? Das reicht dann aus? Ja, es muss, ne? Es muss. Ja. Wie viel zahlst du denn für eine Portion? Ja, das kommt drauf an, so, wir kaufen meistens zusammen halt. Und meistens gehen so 40, 50 Mark drauf. Mhm. Wir haben halt auch Nebenjobs und so. Welche Nebenjobs sind das? Ja, einmal arbeiten wir in der Eisdiele halt nebenbei. Oder mal das mögliche Babysitten. Halt nicht jetzt irgendwie was nicht jetzt irgendwie anständig ist und so, ne? Also anschaffen geht ihr nicht? Nein, auf keinen Fall. Wie viel Crack verbraucht ihr denn so in der Woche? Für wie viel Mark? Ja, bestimmt so, naja, es kommt drauf an, 200-300, je nachdem, wie viel man hat halt. Mhm. Pro Person? Ja, es kommt halt immer drauf an, wie viel man halt haben. Du lebst, du bist Nicole, ne? So war das. Ja. Du lebst zu Hause und die Tina lebt auch noch zu Hause. Tina wohnt auch zu Hause, ja. Kann ich die Tina auch mal haben? Ja, ich gebe sie, kleinen Moment. Hallo? Tina, hier ist Jürgen, hi. Ja. Das hört sich aber alles nicht sehr gut an, was ihr mir da erzählt. Nee, überhaupt nicht. Kriegen deine Eltern denn gar nichts mit von deinem Leben, wie du das führst? Ja, also es geht so zum Teil. Also wir verbergen das halt auch so, weil, ja, wir hatten schon total viel Streit jetzt mit unseren Eltern deswegen und sind jetzt auch kurz davor, uns rauszuschmeißen, weil sie das alles nicht mehr mitmachen. Wissen Sie, dass ihr diese harte Droge konsumiert? Nee, das eigentlich nicht. Wissen Sie, dass ihr überhaupt irgendwie was mit Drogen habt? Nee, also im Grunde nicht. Mhm. Geht ihr noch zur Schule? Ja. Aber da läuft vermutlich auch nicht viel mehr, ne, oder? Nee, nicht unbedingt. Deswegen. Das ist jetzt alles ziemlich schlimm so. Und das Ganze hat wirklich mit den Fantastischen Vieren zu tun? Ja, genau. Erklär mir mal diesen Zusammenhang nochmal richtig. Das habe ich nicht nachvollziehen können, wie Nicole das vorhin erzählt hat. Ihr seid denen immer nachgefahren. Ja, genau. Und ja, das ist halt alles wegen Michi weg, weil irgendwie, ja, wir finden ihn halt so irgendwie total cool und so. Und warum von den Fantastischen Vier zu Crack? Ja, weil, ja, dann rutscht man da in diese Kreise rein, auch an den Festivals, dann probiert man mal dies und das. Und irgendwie will man dann, ja, auch nicht ein Außenseiter sein, dann macht man einfach mit. Hm. Ja, und dann kommt man immer tiefer in die Kreise rein. Beschreib mir mal die Wirkung, die Crack für dich hat. Ja, da fühlt man sich halt irgendwie freier gleich so. Da hat man alle Probleme, sind auf einmal weg. Wie lange hält eine Dosis an? Ja, ein paar Minuten. Hm. Wie nimmst du das zu dir? Ja, halt, wie das so halt ist. Wie das halt so ist? Ja, halt, mit Rauchen. Pfeife. Pass mal auf, ihr beiden. Ich glaube, da ist eine ganze Menge im Argen bei euch. Und da hängt wahrscheinlich eine ganze lange, komplizierte Geschichte dran. Ja. Über die ihr vielleicht, ich habe das so ein Gefühl, auch nicht so ganz offen hier reden wollt. Nee, nicht unbedingt. Deswegen glaube ich, dass das gar kein Fall jetzt hier für die Öffentlichkeit ist und für die Sendung. Ihr unterhaltet euch bitte jetzt mit meiner Psychologin. Ja. Ist das gebonkt? Okay. Ja, also ihr legt auf und Annette ist das heute Abend. Annette ruft euch gleich sofort auf der Nummer zurück. Okay. Ja? Gut. Ihr beiden, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Lena ist dran und die ist 16. Ja, hallo. Lena, hi. Was ist dein Thema? Mein Thema ist Ihre Sendung. Halt. Erstmal duzen wir beide uns, klar? Ja. Wenn du jetzt sie zu mir sagst, sag ich auch Frau Lena zu dir. Nein. Na also. Die Sendung. Ja. Mhm, inwiefern? Also wir beschäftigen uns im Moment im Religionsunterricht mit Ihrer Sendung. Ach, das ist aber sehr schmeichelhaft. Ja, Im Religionsunterricht? Ja, wir sind da so ganz komisch drauf gekommen. Wir sind mit Phänomenen und so. Dann hatten sie auch mal eine Sendung darüber gemacht und ein Klassenkamerad hat auch eine Kassette davon mitgebracht. Dann haben wir uns das angehört und dann fanden das auch alle ganz toll und so. Mhm. Und unsere Lehrerin war auch ganz begeistert. Ja, und danach haben sie uns dann in so Gruppen eingeteilt und dann hatten jetzt diese Aufgabe bekommen, ob sie eher menschliche oder psychologische Ratschläge geben. Wir hatten uns gerade auf du geeinigt. Ja, Entschuldigung, ich vergesse das immer. Ja? Ja. Und wir haben gesagt, dass du eher menschliche Ratschläge gibst. Ja. Das jetzt nicht negativ sein soll, weil viele Leute wollen sich ja einfach nur bei dir aussprechen und einfach nur vielleicht auch Erfahrungen erzählen oder ihre Meinung zu etwas erzählen. Mhm. Ja, und das haben wir dann alles so zusammengefasst. Mhm. Wir finden auch, dass du diskret bist und ein sehr guter Zuhörer, nur oft zu wenig Zeit hast, um weiter auf das Thema einzugehen, zum Beispiel wie jetzt gerade, was ich da gehört habe. Mhm. Das fand ich auch ganz schön krass. Da hätte man jetzt auch noch weiter drauf eingehen müssen, aber man... Aber dann habe ich ja Gott sei Dank eben immer meine Psychologen im Hintergrund bei mir, die das Ganze auffangen können und die auch Zeit haben, sich mit den Leuten ausführlich zu beschäftigen. Mhm. Sonst könnte man so eine Sendung gar nicht machen hier. Ja, eben. Das durfte man gar nicht machen. Mhm. Und wie bist du darauf gekommen, diese Sendung zu moderieren? Wie kommt man darauf? Das war ein Zufall. Wir haben früher im Hörfunkprogramm hier im WDR eine ähnliche Sendung gemacht, oder ich habe die gemacht. Die lief nachmittags, hatte den sehr schönen Titel Die heiße Nummer mit Jürgen Domian im Jugendprogramm und das war sehr erfolgreich und da ist war uns irgendwie klar, als der neue Radiosender 1 Live installiert wurde hier im WDR, dass wir das weiterführen werden und dann hat das Fernsehen sich rangehängt und so ist es nun seit 4 Jahren, seit über 4 Jahren. Ach so. Eine Zufallsgeschichte eigentlich. Mhm. Ja, viele aus meiner Klasse hören dich auch tagtäglich, so von Montag bis Freitag. Und ist das wahr, zu später Stunde? Ja. Dann sind die wahrscheinlich mit Ringen unter den Augen, kommen die in die Schule. Ja, oft wird das auch einfach nur aufgenommen, aber ja, man hat so festgestellt, dass du ganz schön beliebt bist und dann deswegen sind wir jetzt auch weiter auf das Thema eingegangen und wollen das jetzt morgen per Video unserer Klassenlehrer, unserer Religionslehrerin Frau Clemens. Diese Sendung hier? Ja, wollen wir das dann postieren. Wie heißt die Dame? Frau Clemens. Frau Clemens, ich grüße Sie sehr herzlich. Aus tiefer Nacht direkt rein in Ihren Religionsunterricht. Wie heißt denn die Schule? Realschule Riedberg ist das. Realschule Riedberg. Mhm. Dann guckt ihr morgen Video. Ja. Genau. Dann hoffe ich ja, dass noch auch ein paar Themen jetzt kommen, die auch ein bisschen unterhaltsam für euch sind. Ja. Ja, also wir hatten das große Thema, wäre erst Okkultismus. Mhm. Ja, und dann sind wir zu übersinnliche Phänomene. Da hattest du auch eine Sendung zu. Stimmt, ja. Ja, und dann wurde das immer interessanter. Und dann hatten wir uns gedacht, ja, dann rufen wir da einfach mal an und sagen ihm, dass wir die Sendung also toll finden. Das ist sehr nett von euch. Das freut mich sehr. Wahrscheinlich hat euch auch besonders interessiert letzte Woche, als wir das Thema erotische Eigenexperimente gemacht haben, was? Oder? Hast du das mitbekommen? Nein. Ja, der eine oder andere wird es sicher gesehen haben. Also ich freue mich über die positive Rückmeldung. Ja. Und das ist sicher dann ein amüsanter Religionsunterricht. Und dann würde ich jetzt mal sagen, euch allen, die ihr jetzt, wenn die Kassette gleich läuft, zuschaut, viel Spaß beim Religionsunterricht. Und viel Spaß hier in der Nacht immer bei mir. Ja. Okay? Ja, danke schön. Lena, alles Gute. Grüß die anderen alle von mir herzlich. Mhm. Tschüss. Jetzt kommt Fleur. Ich kenne nur ein Café, das heißt Fleur, aber ich kenne keinen Menschen, der Fleur heißt. Wer ist das? Eine Frau, ein Mann? Hallo, eine Frau. Eine junge Frau von 19 Jahren, die Fleur heißt. Genau. Ich möchte über das Thema Gruppensex sprechen. Fleur redet über Gruppensex? Ja. So jung und schon so versaut. Ja, ich weiß. Furchtbar. Wann fing es denn bei dir an? Ach, ich weiß nicht, es war vor ein paar Monaten. Du musst jetzt, pass auf, wir wollen uns jetzt im Klaren darüber sein, dass diese Sendung morgen in einem Religionsunterricht geguckt wird, ne? Ja, das ist okay. Okay, wir reden jetzt über Gruppensex von Fleur. Es fing an, wann? Also so vor ein paar Monaten. Vor ein paar Monaten. Ja, mein Freund und ich, wir waren halt, ne, zugange. Mhm. Und irgendwann fragte er mich dann, sollen wir mal was anderes ausprobieren? Ich so, ja, aber was, ne? Mhm. Jetzt, was stellst du dir denn vor? Ja, und dann habe ich erst gezögert und so. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ja, ich würde es gerne mal mit mehreren Leuten. Hast du so von dir aus gesagt? Ja. Hast du aber noch ich nie... Ich habe mich echt erschrocken, dass ich es überhaupt gesagt habe, muss ich echt sagen. Aber es brach so aus dir raus, ne? Ja, so einfach so. Das Böse brach auch aus dir raus. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich so, ja... Na, was denkst du jetzt? Och, und ich weiß nicht. Ich meine, ich bin nicht abgeneigt, hat er gesagt, aber ich weiß nicht, ich kann es mir irgendwo nicht so vorstellen. Ja, und seitdem habe ich auch eigentlich nichts mehr gesagt. Ich meine, ich würde ihn gerne überreden, aber ich weiß eigentlich nicht wie. Ach, ist das noch gar nicht passiert? Nein. Ich hoffe jetzt auf die Megastory, dass ihr jetzt schon mit mehreren Leuten was zusammen gemacht habt. Ja, so vielleicht bei einer Party, alle was trinken und so und dann am besten noch meine besten Freunde dabei. Ja, das ist jetzt genau die Frage, Fleur. Willst du das mit Leuten machen, die du kennst? Ja. Oder möchtest du es hier mit Leuten machen, die du nicht kennst, dass es ein bisschen anonymer ist? Nein, lieber mit Leuten, die ich kenne. Wie sollten denn so die Geschlechteraufteilung sein? Mehr Männer, damit man dich schön verwöhnt oder schon paritätisch? Ja, schon, mehr Männer. Mehr Männer, so ist Fleur, ne? Fleur möchte gerne viele Männer um sich herum haben. Und dein armer Freund guckt dann in die Röhre, falls er sich nicht so für Männer interessiert. Davor habe ich auch Angst, dass er dann wirklich hinterher eifersüchtig wird oder, ne? Also, hast du denn den Eindruck, dass er das eigentlich nicht will, dass er sich da so windet in diesem Thema? Ich sag ja, abgeneigt ist er nicht. Ja, aber es kommt ja auch nicht von ihm, ne? Nein. Ich denke, er war ziemlich geschockt, dass eine Frau überhaupt so denkt. Also kann ich bin jetzt auch geschockt, dass eine Frau so denkt. Ja, ich muss weiß. Muss ich dir sagen, so eine junge und nette Frau, dass die auf solche Schweinereien steht. Oh, und was für Schweinereien. Ja, doch. Ich meine, wir haben alles gemacht, was es so gibt, von A bis Z und... Ehrlich? Ja. Und schade, dass wir jetzt nicht von A bis Z reden können hier. Ja. Das würde ich jetzt gerne erfahren, was ihr alles gemacht habt. aber das wäre halt noch das i-Tüpfchen. Das wäre das i-Tüpfchen. Ja, also ich meine, wenn er nicht ganz abgeneigt war, dann bring das Thema doch nochmal auf den Tisch, vielleicht auch konkret. Und du musst ihm schon auch noch ein paar nette Mädels gönnen dabei. Ja, natürlich. Ja? Und ja, du bist nicht eifersüchtig, wenn er dann auch mit einer anderen Frau rummacht? Nein, um Gottes Willen. So Ehrenwort. Ja, das musst du ihm dann anbieten. Dann macht doch ganz einfach mal einen Plan, setzt euch hin, trinkt euch ein schönes Glas Bier oder ein Glas Wein oder ein Glas Sekt und macht mal so eine Liste, mit wem ihr euch das vorstellen könnt. Meinst du? Ja, ich meine, das ist vielleicht mal ein Weg. Es ist natürlich sehr schwierig, das dann in die Tat umzusetzen. Ne, weil die meisten Leute ja schon doch ein bisschen eher gehemmt sind und gebremst, was sowas angeht. Ja, das ist es, ja. Hast du denn in deinem Umfeld einen Freund oder eine Freundin, von dem du das schon mal gehört hast, dass der oder die auch auf sowas steht? Ja. Ja? Ja. Siehst du, da könntest du auch schon mal anknüpfen. Doch, schon. Also einer meiner besten Freunde, der Mike, der wird schon mit. Ja, da haben wir schon einen. Ja, denke schon. Also der wird's bringen, auf jeden Fall. Wie viele sollten es denn sein? Ja, so. Also mit mir und meinem Freund so... 8, 9 Mann. 8, 9 Mann? Ja. Das ist natürlich heftig, ne? Ja, natürlich. Ich meine... Wohnst du alleine? Ich, ja. Du wohnst alleine. Das heißt, ja. Du könntest eine nette Party geben in deiner Wohnung. Genau. Ne? Und das könnte dann darauf hinauslaufen irgendwann. Ja. Man könnte vielleicht solche Spielchen machen, so... Oh, ja. Ne, wo man sich ja so allmählich auszieht. Das muss ja nicht so plump sein, direkt mit dem Sex anfangen. Stimmt. Ne? Das muss man alles inszenieren. Dafür müsst ihr beide oder ihr drei, wenn ihr drei euch zusammentut, erstmal einen Plan machen und es dann wirklich richtig zelebrieren. Und dann will ich danach mit dir nochmal reden. Ja, okay. Das ruft jemand bei dir an. Oh, stimmt das? So spät, ja. Das ist wahrscheinlich dein Freund, der dich jetzt erkannt hat und sagt, wie kannst du das in der Öffentlichkeit erzählen? So, wir beide reden nochmal miteinander. Alles klar. Ganz klar, ne? Wenn das passiert ist, reden wir beide noch miteinander. Okay. Tschüss. Tschüss. So sind die jungen Mädchen. Gruppensex. Nichts anderes im Sinn. Sebastian, 17 Jahre. Hi. Ja, hi. Bist du auch so? Nee. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist Transsexualität. Transsexualität? Ja. Das ist natürlich jetzt eine Nummer ernster, ne? Ja. 17 Jahre und dein Thema ist Transsexualität. Daraus schließe ich, dass du für dich entdeckt hast oder das Gefühl hast, dass du transsexuell bist. Ja, genau. Seit wann? Also definitiv weiß ich das seit 2 Jahren, aber so vorher habe ich gedacht, dass ich schwul bin, aber so, also es ist so, dass ich schon immer irgendwie anders war als andere Jungs und dann erst gedacht, dass ich schwul wäre und dann irgendwann kam es dann dazu, dass ich mal so darüber überlegt habe, dass vielleicht auch das sein könnte. Nee, und dann wurde so vor ungefähr 2 Jahren habe ich mal so irgendwann abends überlegt und dann habe ich dann auch, also ich hatte mich vorher nicht so getraut, unbedingt darüber zu reden und irgendwann bin ich ja mit der Sprache rausgekommen so irgendwie und dann auf jeden Fall habe ich das so angesprochen, ja. Bei wem angesprochen? Ja, also ich wohne im Heim und da habe ich dann mal so eine Erzieherin drauf angesprochen und wir haben dann darüber so ausführlich geredet auch so. Ja, und dann habe ich dann, ich bin Therapeuten und so gewesen. Ach, bist du schon gewesen? Ja. Mhm. Also hat die Erzieherin dich quasi so darauf gebracht, dass es vielleicht auch das sein könnte? Ja, also... Hattest du vorher auch schon mal so von diesem Phänomen gehört? Ja, klar. Das schon. Habe ich so eigentlich nicht gedacht, weil ich eher so gedacht habe, eher so in Schwule rein. Ja, ich will dich auch fragen, woher nimmst du so die Gewissheit, dass du nicht schwul bist, sondern transsexuell? Wo ist der Unterschied für dich? Ja, der Unterschied ist für mich, dass ich also nicht Sex mit einem Jungen, also als Junge haben will, sondern als Frau einen Mann haben will. Verstehe, ja. Ja. So, jetzt warst du schon bei einigen Therapeuten, sagst du? Ja. Mit welchem Resultat? Mit dem Resultat, dass sie also sagen, dass das auf jeden Fall so ist. Mhm. Und dass ich also dann mit 18 nach Mülheim gehen soll, ins Krankenhaus, da ist TS-Sprechstunde und da soll ich dann diese Therapie durchführen. Was heißt TS? Transsexuellen Sprechstunde? Ja, genau. Mhm. Ja, und dann soll ich da diese Therapie durchmachen. Mhm. Mit dem Ziel, dich irgendwann operieren zu lassen? Ja, ja. Wandeln, ja. Also du bist jetzt, wir müssen das mal klären, du bist im Körper eines Jungen, eines jungen Mannes und nennst dich auch noch Sebastian. Ne? Ja, das ist jetzt... Manchmal, ich habe nun schon sehr oft mit transsexuellen Menschen gesprochen, die dann schon ihren, ich sag jetzt mal, neuen Namen mir präsentieren. Aber das ist noch dein normaler alter Name. Das ist mein normaler alter. Mhm. Hast du schon für dich einen Frauen-, Mädchennamen? Ja, Sabrina. Sabrina. Mhm. Wie haben denn die Leute im Heim darauf reagiert? Ich meine, das ist wahrscheinlich auch ungewöhnlich, dass sie damit konfrontiert werden, ne? Oder? Ja, schon. Aber das ist so von Anfang an klar gewesen, dass ich anders bin als alle anderen. Mhm. Und es wurde auch ganz gut angenommen, so von allen. Mhm. Und ich würde mal sagen, die haben alle so hinter mir her so gestanden und das ist auch kein Problem so irgendwo gewesen. Mhm. also sage ich jetzt mal einfach so, das gibt es immer, neue hier hinkommen, haben die natürlich immer ein Problem damit, aber dann sehen sie auch, dass ich ganz genauso bin wie alle anderen auch. Mhm. Was ist denn für dich im Moment dein Hauptproblem? Ja, mein Hauptproblem ist, dass ich jemand nicht so meine Sexualität ausleben könnte, wie ich gerne möchte. Mhm. Und das liegt daran, dass du im falschen Körper bist? Ja, genau. Das heißt, wenn du jetzt mit einem Jungen Sex hättest, wäre das für dich gar nicht so befriedigend? Nein. Heißt das auch, dass du gar keine sexuellen Erlebnisse hast und Erfahrungen? Doch, hatte ich schon, so mit Schwulsein schon, aber so, dass ich, so ist das eben halt nicht so prickelnd, wie ich mir das dann vorstelle, so wie ich das gern hätte. Ne? Also ich will dir mal sagen, wenn du in dem jungen Alter von 17 Jahren dir schon so sicher bist und du auch noch jetzt therapeutisch begleitet wirst und die entsprechenden Anlaufstellen hast, finde ich das ausgesprochen gut, Sebastian oder Sabrina. Ich habe schon mit Leuten gesprochen, die, weiß ich, mit 35 und mit 40 erst diesen Schritt bereit sind zu gehen oder sich trauen zu gehen. Ja. Das heißt, wenn du jetzt das alles richtig einfädelst und entsprechend gut betreut wirst, könnte es sein, dass du mit Anfang 20 dein richtiges Leben beginnen kannst, ne? Ja, eigentlich schon. Mhm. Gibt es da schon so einen Zeitplan, den du dir gemacht hast? Ja, also es ist so, dass mit 18 auf jeden Fall nach Mülheim gehen werde und diese Sprechstunde machen werde. Und dann wird das auch länger dauern, weil es durch mehrere Therapeuten und so, weiß nicht, wie das heißt, andere Namen, so weiß nicht, so eine Therapie auf jeden Fall durchlaufen werde. Ja. Und dass ich dann irgendwann mich dann angleichen lassen werde. Mhm. Das könnte wirklich dann so mit, weiß ich, mit Anfang 20 dann sein, ne? Ja. Ja. Leidest du im Moment darunter, dass du so, ja, du kannst dich ja auch nicht verlieben, ne, so richtig? Ja, das ist auch das Problem so dabei. Mhm. Verlieben schon, aber ich kann in dem Moment ja nicht so anfangen, wie ich das gerne hätte. Ich hatte mal sowas, aber ich, es könnte ja nicht so weit gehen bis zum Sexuellen, weil sie dann eben halt bemerken würden. Und das will ich ja eben halt nicht. Ich habe das Problem zwar nicht, dass sie mich alle so als Junge sehen, weil die meisten, wenn sie mich sehen, denken, dass ich ein Mädchen bin. Ich sehe auch so aus und so. Ich habe auch normalerweise so eine Stimme, aber zurzeit bin ich total heiser. Das klingt sehr männlich. Ja. Also sehr männlich nicht, aber es klingt eher wie ein Junge. Ja, zurzeit ist... Aber es liegt dann daran, dass du krank bist. Ja. Hast du denn kannst du denn zumindest eine Sexualität mit dir selbst erleben oder macht dir das auch keinen Spaß? Nee, das macht mir überhaupt keinen Spaß, finde ich. Ist es so, dass du, ich sag's jetzt mal ganz salopp, dass du dieses Ding da unten gar nicht sehen willst und haben willst? Mhm. Ich nicht. Mhm. Das heißt, du befriedigst dich nicht selbst? Nee, also auf keinen Fall, also finde ich irgendwo nicht so prickelnd. Mhm. Bedeutet, dass da schon jetzt noch eine Wartezeit vor dir liegt, ne? Ja, schon klar, aber dafür wird es dann intensiver, denke ich. Dann wird es intensiver. Hast du denn schon Pläne für dich, wie du gerne als Frau leben möchtest? Ja, weiß ich nicht. Also zum Beispiel Stichwort Beruf. Was für ein Beruf würde dir vorschweben? Designer. Designer? Mhm. Designerin dann? Mhm. Ja. Mhm. Und halt eine feste Beziehung? Heiraten ja, irgendwann? Mhm. Ja. Ja, irgendwann schon. Mhm. Also erstmal will ich dann so Sexualität auskosten. Ja, ist klar. Und dann werde ich dann mal so in eine Beziehung gestürzt. Ja. Hast du denn zu gleichaltrigen transsexuellen Menschen Kontakt? Mhm. Hast du nicht? Würdest du das gerne haben? Ja, irgendwo schon, aber irgendwo auch nein. Ich weiß nicht, das ist so, das soll ja eigentlich so keiner wissen. Aber es wissen ja schon die Leute da im Heim, was du gerade erzählt. Ja, die wissen das schon, aber das ist... Ja, das ist anders, wenn ich das denen erzähle, weil ich die dann schon länger kenne. Gut, aber wenn du mit Gleichgesinnten zusammen kämst, wäre es ja vielleicht noch interessanter, weil ihr dann einfach... Ja, dann könnte man Interessen austauschen. Genau, ja. Also es gibt ja so Selbsthilfegruppen von transsexuellen Menschen. Das weißt du? Ja, nee, eigentlich nicht so. Wenn du willst, können wir dir da gleich die ein oder andere Telefonnummer geben. Ja, klar. Kannst du ja mal anrufen und vielleicht ist in deiner Nähe irgendeine Gruppe und kannst ja mal Kontakt aufnehmen. Ist sicher nicht schlecht, um auch Erfahrung auszutauschen. Ja, warum nicht? Mhm. Suchen kann man. Sebastian, also ich finde das wirklich klasse, dass du so sicher deiner selbst bist und dein Leben jetzt schon so in die Hände nimmst. Und vor allen Dingen, dass du nicht gehänselt wirst und ein Außenseiter im Heim bist. Ja, das war ich mal, aber jetzt so ist das kein Problem eigentlich mehr. Es geht voran, ne? Du hast klare Ziele vor Augen. Ja, auf jeden Fall. So muss das auch sein. Leg mal auf, wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Kontakttelefonnummer. Ja, okay. Alles Gute, viel Glück. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Manu, 36 Jahre alt. Ja, hallo? Ja, auch eine Frau. Ja. Mit dem Namen Manu. Ja. Manu, genau. was ist dein Thema? Mein Thema ist Männerstrip. Männerstrip? Ja. Gehe ich recht in der Annahme, dass du auf Männerstrip stehst? Nein, war ich bis heute nicht gestanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe die Leute, die bei den Chippentails oder California Dream Boys waren, eigentlich nie verstanden. Also die Frauen, die da hingehen. Ja, genau. Die Frauen, die da hingehen und kreischen. Genau. Aber? Habe ich selber einmal erlebt, muss ich sagen, und jetzt bin ich völlig hin und weg. Bei wem warst du? Men at Work war das. Men at Work. Ja. Was ist da genau? Wir Männer dürfen da ja nicht rein. Doch, dürften Männer auch nicht. Ah, also was ist denn, dennoch, ich habe sowas noch nicht gesehen. Beschreib mal, was da abgeht. Ach, das war einfach klasse. Wie viele Leute waren im Publikum? Fangen wir mal so an. Also es waren bestimmt 5000 da. Ach, 5000? So ja, eine riesen. Das war in einem Bierzelt. Eieieiei, das war ein großes Bierzelt mit 5000 Leuten. Ja, also war ganz schön was los. Und es war einfach gigantisch, muss ich ehrlich sagen. Ich war mit meiner Tochter da. Wie alt ist denn die Tochter? Die ist 16. Ja, okay, dann darf die das. Ja, ich habe gesagt, komm, die schauen wir uns mal an. Weil ich eigentlich neugierig war, da allein wollte ich ja nicht hingehen. Du bist ja als Skeptikerin da hingegangen, ne? Ja, genau. Was hat dich denn dann so umgestimmt? Was hat dir gefallen? Ja, es ist einfach anders. Ich habe das bis jetzt oft einmal im Fernsehen oder so gesehen und dann war mir das einfach immer langweilig. Ne? Mhm. Aber wenn die so richtig, wenn du so live dabei bist, also dann haut sie, glaube ich, schon um. Also, was hat dich denn da so umgehauen? Ja, die haben schon einen tollen Körper, muss man ehrlich sagen. Es kommt aber, wenn die vor dir stehen, ganz anders rüber wie im Fernsehen. Hast du denn ziemlich nah an der Bühne gesessen? Ja, ich habe mich so langsam vorgearbeitet. Ah, ja. Hast du einen auch angefasst? Nein, das hätte ich nicht gemacht, nein. Aber das darf man manchmal auch, da dürfen die Frauen manchmal auch, ne? Ja, aber ich glaube, die Frauen, die sie auf die Bühne geholt haben, ich glaube, das waren schon ausgesucht. Kann sein. Wie weit ging der Strip denn? Konnte man denn alles sehen? Nein. Schade auch, ne, oder? Naja, aber ich weiß nicht, ob es mir dann noch gefallen hätte, wenn man so alles gesehen hätte, weiß ich nicht, ob es... Also das... Was hat dir denn an diesen wohlgeformten Körpern am besten gefallen? Das hat einfach alles gepasst. Das war nicht so... Die waren schon muskulär, aber das hat alles, der ganze Körper hat einfach gepasst. Wohin guckt denn so eine etwas, sagen wir mal, schon ein bisschen reife Frau von 36 Jahren, wohin guckt die Frau während der Show am meisten? Guckt die auf den Po zum Beispiel? Ja. Ich stehe unheimlich auf Männerärsche, muss ich ganz ehrlich sagen. Die meisten Frauen stehen auf Männerärsche. Ja, also ich schon, aber wenn ich im Bad bin... Denkst du mir schon, wenn so manche Männer da vorbeilaufen und dann so einen Boxershot anhaben, weil ich schaue immer erst eigentlich auf den Arsch, ehrlich. Aha. Das ist also das zentrale Reizmuster, ne? Der Po. Ja, für mich schon. Ja. Wie lange dauerte die Show? Oh Gott. Das ist angegangen um 9. Mhm. Und wir waren da also wirklich so anderthalb Stunden da in dem Stau gestanden, meine Tochter und ich. Ja. Und dann war da mal Pause, da sind wir aber dann, also sind wir weg und sind nicht mehr hin, da sind wir heim, ne? Ja. Weil ich habe gesagt, okay, jetzt haben wir was gesehen. Also das heißt aber jetzt, nach diesem tollen Eindruck, sehe ich Manu demnächst bei allen Männerstrip-Veranstaltungen, ne? Ja, wahrscheinlich. Wie wär's denn, wenn man dir mal, wir sollten vielleicht mal irgendwas arrangieren, dass man dir zum Geburtstag mal einen Stripper nach Hause schenkt? Wie wäre denn das, der so privat für dich strippt? So im Wohnzimmer. Ja, würde ich neben der in der Garnitur, in der Wohnzimmergarnitur. Ja, würde ich jetzt. Wäre nicht schlecht, ne? Ja. Ja. Würde ich sagen. Ist vielleicht jetzt ein Tipp für deine Lieben, die das Gespräch mitbekommen. Genau. Ne? Die Manu könnte man ganz, ganz toll erfreuen und überraschen damit. Ja. Bist du verheiratet? Ja. Hast du das alles so ganz offen deinem Mann auch erzählt? Ja, der ist in der Nachtschicht, den habe ich aber gleich angerufen und habe ihm gesagt, wie klasse das ist. Und er war nicht eifersüchtig? Nee, das braucht er nicht mehr. Wir sind verheiratet, so lange haben drei Kinder, was will man mehr? Mann, es könnte natürlich auch jetzt so sein, wenn schon kein Geschenk, dann könnte dein Mann doch mal bei euch im Wohnzimmer für dich strippen. Ja, den tollen Body hat er nicht. Wie ist denn der Arsch von deinem Mann? Bitte? Wie ist denn der Hintern von deinem Mann? Ja, nicht schlecht, aber ein bisschen dick. Er könnte noch ein bisschen was dran gemacht werden. Ja. Wie alt ist er? Wie alt ist er? Oh, mein Mann, der ist 12 Jahre älter wie ich. So, ist egal. Schick ihn mal ins Bodybuilding-Studio. Ja, das wär's. Also, ein neuer Fan ist geboren in Sachen Männerstrip. Genau. Nämlich Manu. Und auf das dir noch so schöne Strips begegnen demnächst. Ja, aber ich sag dir gleich eins, nur wenn, dann nur live. Also im Fernsehen, nett. Da ist es einfach, da gefällt mir nicht. Du willst den Schweiß riechen, ne, der Männer. Ja. Viel Spaß, Manu, okay, bei danke. Weiteren Besuchen. Tschüss. Ja, tschüss. 1.33 Uhr und 20 Sekunden und jetzt machen wir Pause. 1.34 Uhr und 19 Sekunden. Radio 1 Live ist hier und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht ist unsere Show ganz offen, das heißt offen für alle Themen, über die ihr gerne reden wollt mit mir, über die wir uns unterhalten sollten, eurer Auffassung nach. Morgen haben wir ein ganz festes Thema. Morgen heißt unser Thema, da hätte ich am liebsten getötet. Das ist das Thema morgen bei Domian, eine Stunde lang. Heute kann es um alles Mögliche gehen oder vielleicht auch um alles Unmögliche. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. 23 Jahre alt ist Peter. Ja, hi, hier Peter. Ja. Aus Berlin. Gut. Aus Berlin. Ja. Ich liebe Berlin. Ja, ich ja. auch. Schöne Stadt. Ja. Ich war dieses Jahr zur Love Parade in Berlin. Ja? Warst du auch da? Ja, ich war auch da. War toll. Ich habe dich gar nicht gesehen. Nee, ich dich auch nicht. Da waren so viele Leute da. Ja. Das war einfach irre, ja. Das war Wahnsinn, ja, wirklich. Genau. Ja, weswegen ich eigentlich anrufe. Ich habe ein Problem, kann man so nicht sagen, aber ich habe halt so eine gewisse Art Spaß zu haben mit mir selber. Und zwar mache ich Selbstbefriedigung relativ oft am Tag. Dagegen ist ja generell noch nichts einzuwenden. Nein, ich mache aber so oft Selbstbefriedigung, dass es mir selber schon unangenehm ist in dem Sinne. Frage. Ich denke, da stimmt irgendwas nicht. Wie oft denn? Na, es kann bis zu 8-mal sein. Ich hoffe nicht im Sommer auch auf der Love Parade, während der Love Parade. Doch, da war nämlich das Lustige, da war ich nämlich gerade im Tiergarten, als die dort so eine Pornoproduktion gemacht haben. Wie, die haben während der Love Parade eine Pornoproduktion im Tiergarten gemacht? Genau, im Tiergarten. Mensch, und die habe ich versäumt? Ja, denke ich mal. Ne? Und da hast du zugeguckt? Da habe ich zugeguckt das, und... im Ernst, das durften die? Ja, das durften die. Da durften nicht, also die haben es 10 Minuten gemacht und dann kam auch die Polizei schon und haben die dann halt dort weggescheucht. Aber was ja, war das? Jetzt sag bloß und dann hast du dich daneben gestellt und onaniert. Ja. Nein. Ja. Ich habe dazu geguckt und die Darstellerinnen fanden es auch ganz lustig. Aber ich glaube, in dem Film komme ich nicht vor. Nein, leider. Nee. Dann hat er aber, ja. Also achtmal am Tag. Achtmal am Tag, ja. Wie lange geht das schon so? Kann vorkommen. Also es geht schon über 3 Jahre so. Das ist krass, finde ich. Ja, mhm. Ja. Und das Schlimmste dabei ist eigentlich, dass ich eine Freundin habe, mit der auch schon relativ lange zusammen bin. Mhm. Und unser Sexualleben eigentlich stimmt. Also da alles wie, du schläfst mit deiner Freundin und onanierst auch noch plus 8-mal am Tag. Ja, genau. Wie viel Mal schläfst du mit deiner Freundin in der Woche? Täglich. Täglich? Täglich, ja. Mhm. Das ist also kein Problem. Das macht mir auch Spaß, der Sex mit ihr. Und aber ich habe für mich selbst mitbekommen, dass die absolute Befriedigung bekomme ich halt nur durch die Selbstbefriedigung. Ach so, das ist für dich der abgefahrenste und beste Sex alleine mit ihr? Na, nicht der abgefahrenste, der beste schon. Abgefahrener ist es natürlich mit der Freundin zusammen. Mhm. Aber ich muss halt auf niemanden Rücksicht nehmen. Mhm. Halt machen, was mir gefällt. Wo machst du das denn? Bei mir in der Wohnung. Immer in der Wohnung, hauptsächlich. Ja, ja. Ich wohne auch mit meiner Freundin zusammen und da haben wir dann auch schon das nächste Problem. Die kriegt das mit? Sie hat schon mitbekommen. Ich habe es dann halt so ein bisschen beschwichtigt und sie nimmt mir halt ab, dass es so eine einmalige Geschichte war und so. Also die weiß gar nichts von dem Problem? Nein, die weiß nichts davon. Du hast gerade gesagt, dann ich mache es am liebsten mit mir selbst, weil ich dann genau weiß, weil ich all das dann machen kann, was ich gerne habe. Ja. Was hast du denn gerne? Gerne habe ich natürlich... den Orgasmus, so schnell wie nur möglich. Ja. Achso, das ist dann so ein Blitzquickie bei dir. So ein Blitzquickie, ja. Also es geht innerhalb von 2 Minuten und dann ist es auch schon vorbei. Und wie gesagt, ich muss halt auch niemanden Rücksicht nehmen, brauche kein Vorspiel, kein Nachspiel. Mhm. Und dieses ganze Zärtliche fällt eben weg. Das ist dann wirklich harter Sex. Interessiert dich auch gar nicht letztendlich. Letztendlich willst du es darauf hinauslaufen lassen, dass gleich der Orgasmus kommt, dass schnell der Orgasmus da ist. Im Prinzip brauche ich das, ja. Mhm. Ja. Obwohl mir eben, wenn ich Sex mit meiner Freundin habe, dann kann ich das auch so über eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde aufziehen. Mhm. Ne? Also das ist da nicht das Problem. Aber es ist halt nicht die optimale Erfüllung für mich. Was denkst du dann? An was denkst du, wenn du es mit dir selber machst? Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich denke zum Beispiel auch an den Sex mit meiner Freundin oder an andere wilde Fantasien, die man dann so eben hat, ne? Eben Sachen, die man noch nicht ausprobiert hat und auch nicht ausprobieren kann. Ja. Hast du das Gefühl, dass sich das so jetzt irgendwie so eingelevelt hat oder ist es stärker geworden oder ein bisschen weniger? Also der Drang dazu ist stärker geworden. Mhm. Ja? Also ich denke mal, dass ich ohne nicht mehr leben kann. Natürlich habe ich ein schlechtes Gewissen meiner Freundin gegenüber. weil das ist so eine Art wie Betrügen oder so. Naja. Ich weiß nicht. Also betrügen finde ich das nicht, wenn man. Nein. Irgendwo hintergehst du ja auch in dem Moment dann, und das mache ich halt auch als so heimlich und das ist halt schwierig, ne? Also ich finde das völlig in Ordnung, wenn du diesen Trieb hast. Du würdest sie hintergehen, wenn du jetzt 1000 Frauen noch neben Frauengeschichten nebenher laufen hättest oder so, ja. So Quickies irgendwo, weiß ich, am Parkrand. Aber mit dir allein zu machen, finde ich, das ist noch okay. Das finde ich kein Betrügen und kein Hintergehen. Ich weiß nicht, also ich habe da so einen Konflikt mit mir selber in der Beziehung. Ist denn dieser starke, hast du das dann mal versucht, dich ein bisschen runterzufahren, runterzutrainieren? Dass ich du sagst, ja. Hast du versucht? Ich habe es probiert, ja. Ja, es hat aber nicht funktioniert. Was passiert denn dann, wenn du sagst, okay, heute nur dreimal oder zweimal? Ich werde richtig nervös. Also ich werde richtig nervös und ich kriege auch so Hitzewallungen und sowas. Also das ist wie Sucht schon, wie Sexsucht. Da habe ich auch schon viel drüber gehört. Also ich denke mal, ich gehöre mit zu dieser Kategorie, die da süchtig ist. Wenn man 8-mal am Tag onaniert und dann auch noch mit der Freundin schläft, kommt da überhaupt noch was? Wenig. Aber es funktioniert. Belastet dich das alles sehr? Belastet mich sehr, ja. Also nimmst, das ist jetzt kein lockeres Thema mehr, wo man seine Scherze drüber machen kann? Nein, im Prinzip nicht mehr. Weil ich das von meiner Freundin verheimlichen muss auch, ja, weil sie halt das eine Mal auch sehr eifersüchtig reagiert hat oder sehr komisch reagiert hat auch, ja, und das also absolut nicht in Ordnung fand und das eher als pervers angesehen hat und so. Das würdest dich auch belasten, wenn du keine Freundin hättest? Dann nicht, denke ich. Dann nicht? Nein. Weil dann wäre ich auch alleine in meinen vier Wänden und könnte auch tun lassen, was ich will. Ne? Aber jetzt muss ich halt immer wieder Ausreden finden, warum sie eben früher ins Bett geht wie ich. Also das sind so zwei verschiedene Schuhe. Das habe ich jetzt gerade gefragt. Es hätte ja sein können, dass du sagst, dieses Phänomen in mir belastet mich generell sehr. Egal ob mit Freundin oder ohne Freundin. Ich habe das Gefühl, irgendeine Sucht zu haben. Aber das ist ja nicht der Fall. Es ist ja hier mehr so eine Moralgeschichte, ne? Du hast die moralische Geschichte. Ne? Ja. Du gehst ein bisschen fremd, hast du den Eindruck. Ja, genau. Und es ist auch eine moralische Geschichte, die sich bei mir im Kopf abspielt, ja, dass ich halt dieses schlechte Gewissen entwickle. Und es ist eben auch die Panik davor, wirklich süchtig zu sein. Also mir fallen zwei Aspekte dazu ein. Der erste ist, warum machst du nicht mal ganz reinen Tisch mit deiner Freundin und sagst dir das einfach, dass du einen starken Sexualtrieb hast? Und das ist doch eigentlich auch für sie okay. Du gehst ja nicht fremd, wirklich, mit einer anderen Frau. Da muss es für sie doch auch ihr nur recht sein, wenn du das dann mit dir selbst machst. Wie wäre das, wenn du das ganz offen immer so erklären würdest, wie du es mir es erklärt hast? Ich denke einfach mal, dass sie dann mit den Argumenten kommt, dass mir der Sex mit ihr nicht gefallen würde, dass sie nicht interessant für mich wäre. Das kannst du ja alles widerlegen, indem du sagst, nee, das stimmt nicht. Was glaubt sie mir das dann auch im Endeffekt? Das weiß ich nicht, wie ihr miteinander umgeht. Ja, wenn das gut ist mit euch beiden, muss sie dir das eigentlich glauben. Und es wäre nicht korrekt von ihr, wenn sie dir das unterstellen würde. Dann wäre eine Belastung für dich schon mal weg, weißt du? Deshalb sage ich das so, wenn du da schon mal offen sein könntest. Also ich denke mal, wenn sie mir erzählen würde, dass sie sich selbst befriedigen würde, dann würde ich auf jeden Fall denken, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja, da muss man aber viel reden. Vielleicht kann man durch sehr ehrliches miteinander umgehen, das vom Tisch wischen. Würdest dir das ausmachen, in ihrer Anwesenheit das auch zu tun? Nein, würde mir nicht ausmachen. Ist das doch auch schon mal ein Angebot? Es wird ja auch ab und zu mal mit ins Sexualspiel mit einbezogen, ja, dass ich das halt dann selbst mache. Also Peter, ich möchte dich mal ermutigen, eher den unkonventionellen Weg zu gehen, auch auf die Gefahr hin, dass deine Freundin irgendwie ein bisschen pikiert reagiert. Nämlich das wirklich erstmal ganz, ganz offen zu sagen, offen zu legen, ihr das zu erklären und vielleicht dann auch offen zu praktizieren. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt fällt mir ein, wenn es dir wirklich als Problem erscheint, als Sucht, dann würde ich an deiner Stelle wirklich mich mal bemühen um eine Sexualberatung. Aha. Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll da in der Hinsicht. Also leben kann ich im Prinzip damit. Ja, ja, das finde ich eigentlich erstmal schon ein wichtiger Aspekt. Mir scheint auch wirklich in dem Gespräch jetzt herauszukommen, dass das eher ein moralisches Problem ist. Ja, denke ich mal auch. So, und da kannst du was gegen unternehmen. Es liegt ja auch an dir, der Freundin das richtig glaubhaft zu versichern, dass es mit ihr nichts zu tun hat und dass es einfach ein Zusatztrieb in dir noch ist, den du gerne offen ausleben möchtest, weil es dir nicht gut tut, wenn du es heimlich machst. Also das ist doch auch ein Kompliment für sie, wenn du ihr das so offen erzählst. Ich würde mich geschmeichelt fühlen umgekehrt, wenn es so wäre. Ja, ich denke mal, sie nicht. Ja, versuch's doch mal. Ja. Ja, und der andere Weg ist halt dann wirklich, dass das die ganz ernste Variante dann über eine Therapie, aber vielleicht ist das noch gar nicht so nötig und noch gar nicht so nötig bei dir. Ich denke mal auch, wenn man damit leben kann, dann ist die Notwendigkeit eigentlich nicht gesehen, um eine Therapie einzugehen. Du bist der Peter aus Berlin, der achtmal am Tag onaniert. Und wenn, ich will mir das gerade erstmal so richtig einprägen. Ich weiß genau Bescheid, wenn du mich nochmal anrufst, wer du bist. Wenn du das deiner Freundin erzählt hast, würde ich gerne mit dir nochmal über ihre Reaktionen reden. Oh ja. Versuchst du nochmal durchzukommen? Alles klar. Oder wir versuchen dich nochmal anzurufen. Okay. Ja? Okay. Viel Glück. Danke. Tschüss, Peter. Ja. Tschüss. Thomas, 24 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Thomas, dein Thema. Mein Thema, ja. Erstmal vorab zu diesem Gruppentext, wollte ich noch was sagen. Von Fleur. Genau, also ja. Das ist verkehrt, was sie macht mit ihrem Freund Gruppentext. Weil ich hatte auch mal eine Ex-Freundin gehabt, mit der ich auch einen Gruppentext hatte, aber wir haben sie halt zu zweit befriedigt. Ich habe dich verstanden. Also ich habe sie zu zweit befriedigt, also mit meinem Kumpel und ich. Mhm. Und danach mit ihr nochmal wieder Sex zu haben, das ist natürlich nicht so gerade das Tollste, ne? Also daraufhin habe ich dann wieder Schluss gemacht. Also hier würde ich von ihr abraten. Okay, kann man aber also wahrscheinlich auch nicht verallgemeinern, so eine persönliche, subjektive Erfahrung. Aber es war jetzt deine Erfahrung, genau. Ja. Aber du hast noch wegen eines anderen Themas angefangen. Genau, richtig. Ja. Ich bin Barkeeper. Mhm. Und das ist halt wohl ein feiner Job. Bloß halt die Frauenangebote, die wachsen natürlich ohne Ende, ne? Ich verstehe dich so schlecht. Versuch mal ein bisschen, die Leitung ist ja schlecht, noch ein bisschen deutlicher zu reden als normal. Als normal lauter zu reden. Okay. Ja, also ich habe verstanden, dass du Barkeeper bist und dann war es weg. Richtig, also das ist wohl ein guter Job. Was, ein guter Wirt oder was? Eine gute Arbeit ist das wohl. Ja, mhm. Bloß halt, die Frauen halt, die kommen ziemlich oft auf einen zurück. Mhm. Also die geben halt ziemlich viele Angebote, wollen ständig Telefonnummern, Dates haben und halt auch Sex, ne? Also du wirst angebaggert von der hohen Weiblichkeit, ne? Mhm. Ich meine, ich bin ja wohl Single, aber... Ist das, du sagst das mit so einer leidenden Stimme, dann manch ein Mann würde jetzt denken, hat der's gut. Ja, nur, das sieht aber nur zu viel, ne? Und dann hat man halt einen ziemlich schnellen Ruf weg, ne? Wenn man halt mit jeder ins Bett steigt oder irgendwo. Das liegt ja an dir, ob du das tust. Tust du das? Jein. Wie, was heißt jein? Also, ja oder nein? Also ich tue schon Angebote ablehnen, ne? Mhm. Fangen wir mal so, wir hatten einen heißen Sommer. Wie viele Frauen hast du verbraucht diesen Sommer? Verbraucht, das ist natürlich... Kein schönes Wort, ne? Nee, aber so, darauf läuft es ja wahrscheinlich bei dir hinaus, da. Also ich würde sagen, das sind schon ungefähr schätzungsweise 30 gewesen. 30 in diesem Sommer? Ja. Das ist natürlich nicht zu verachten. Kein Wunder, dass du dann so einen Ruf hast. Ja, den Ruf habe ich noch nicht, also ich würde dann noch immer so ein bisschen abdecken, ne? Jetzt ist mir nicht klar, über was du dich beklagst. Dass die Frauen dich anbaggern, dass du mit den Frauen gehst, du Armer, und nicht anders kannst, oder wie? Das sind mir halt ziemlich viel, ne? Ja, dann sag doch ganz einfach mal nein. Das kann ich nicht. Ah. Ja, das ist halt irgendwo, wir sind zu gutherzig, wie gesagt, ne? Du bist zu gutherzig? Ja. Ja, ist mir klar. Mhm. Also das ist schon, ja, ich weiß nicht, wie ich mich dann verhalten soll, ne? Indem du einfach sagst... Ich kann schlecht einen Korb sagen, ne? Bitte? Ich kann schlecht einen Korb geben, ne? Das ist, weiß ich nicht, kann ich nicht. Warum nicht? Warum nicht? Ja, das ist zu schwierig für mich. Wenn man irgendwie so vom Kopf zu stoßen und sagen, nein, lieber nicht oder so, ne? Dann beißt du lieber in den sauren Apfel und steigst mit der Frau ins Bett. Nein, nicht unbedingt ins Bett steigen. Ich trinke wohl gerne, ich sag wohl, wir können gerne mal einen Kaffee trinken gehen. Ja. Na gut, und bei den meisten Frauen, die reißen dann sofort die Klamotten vom Leib und dann sagen sie, tada, hier bin ich, ne? So ist das. Ja, also das ist schon oft vorgekommen. Also diese 30 jetzt in diesem Sommer, hat dir das denn wenigstens ein bisschen Spaß gemacht? Du klingst ja eher leidend. Oh, Spaß, sag mal so. Irgendwann mal macht es keinen Spaß mehr, ne? Das ist irgendwo schon ziemlich krass. So weit ist es schon. Ja, Thomas. Ja, zumal ich für mich keinen Freiraum mehr habe, ne? Da kann ich nicht verstehen, was du für ein Weichei bist, dass du nicht Nein sagst. Danke. Ja, hör mal. Das ist doch keine Sache zu sagen, nein. Ja, gut, abgeneigt ist ja niemand. Ja, gut, aber das ist ja nur ein Hin- und Her-Gerede. Entweder willst du es oder willst du es nicht. Und wenn du es nicht willst, dann mach's nicht. Ja, gut, das Einzige, was ich will, ist eine feste Freundin, ne? Bloß ist es schwierig, in diesem Bereich jemanden zu finden, der das auch alles versteht. Weil das ist halt ziemlich. Weil ich ziemlich oft am Arbeiten bin und da kaum zu Hause bin und wenn ich nicht zu Hause bin, bin ich im Fitnessstudio. Also das ist dann schon ziemlich krass, ne? Bist du denn auch so ein Typ zum Anbeißen? Siehst du recht gut aus? Normal, würde ich sagen, ne? Ja, normal. Mit gestellten Muskeln aus dem Fitnessstudio. Noch nicht gestellt, aber da kommt schon was, ne? Wie oft arbeitest du in der Woche? Wie oft? Also ich habe meine 6-Tage-Woche. 6-Tage-Woche, das ist schon dein Hauptjob, ne? Ja. Ja. Jetzt haben wir bald September, in ein paar Tagen. Sollen wir einfach mal einen Pakt schließen, wir beide? Einen Pakt? Mhm. Dass du bis zum 1. Oktober keine Frau anfasst? Ach nee, das kann ich nicht. Und ich suche, ich habe irgendwo meine Sehnsucht nach einer Frau, die ich lieben kann, die mir die Liebe zurückgeben kann. Bloß die zu finden, das ist schon ein bisschen schwierig, ne? Also auf diesem Wege möchte ich keine Frau mehr kennenlernen, ne? Also da sei ja, dann tritt, doch einfach, dann tritt doch einfach auf die Bremse. Vielleicht ist das gar nicht der richtige Ort, da in deiner Bar die Frau zu finden, die du eigentlich suchst. Und ja, in einem Monat unterhalten... Wie? Das ist sowieso nicht der richtige Ort, ja, eben. Eine Frau kennenzulernen. Deswegen war jetzt auch, Risiko, ne? Ja, deswegen war mein Vorschlag jetzt, einen Monat abstinent und am 1. Oktober unterhalten wir beide uns nochmal, wie es dir so ergangen ist in diesem Monat. Könntest du dich vielleicht darauf einlassen? Ja gut, da könnte ich mich nicht darauf einlassen. Ja? Ach ja, dann wollten wir noch meinen Kumpel sprechen. Nee, das machen wir jetzt nicht mehr. Ach so. Wir unterhalten uns am 1. Oktober, sofern der 1. Oktober ein Wochentag ist, dann müssen wir noch nachgucken, aber in den 1. Oktobertagen rufen wir dich nochmal an und wehe, ich krieg das mit. Wehe, du hast den Schwur gebrochen. Okay, ich werde es versuchen. Thomas, bis dann. Und zieh dein T-Shirt wieder an. Was? Und zieh dein T-Shirt wieder an. Und lass dir keine Kritik geben. Ja, mach ich. Ja? Tschüss, Thomas. Okay, tschüss. Tschüss. Frank, 23. Ja, hallo. Hallo, Frank. Hallo, Domian. Dein Thema? Mein Thema ist, dass ich meine Freundin sehr krass betrüge. Und das heißt, dass ich manchmal am Tag... Also was heißt am Tag, aber in einer Woche 5 Freundinnen nebenbei noch hab. Oder manchmal auch 4. Das darf doch nicht wahr sein. Doch, das ist wahr. Und das soll ich jetzt glauben? Ja. Vier ganz fremde, immer wieder fremde Frauen? Immer wieder fremde Frauen. 4 Frauen in der Woche nebenher, neben deiner Freundin? Richtig. Wo lernst du die denn kennen? Ja, ich sag mal so, in der Stadt. Und manche kenne ich noch von der Schule. Manchmal im Café. Und also du sprichst dann im Café wildfremde Frauen an? Nein, ich nicht. Manchmal sprechen die mich an, manchmal kommt das auch dazu. Und ich gebe mich immer solo. Ne? Mhm. Und das Schlimme daran ist, dass ich wirklich meine Freundin sehr liebe. Und wenn ich dann zu Hause irgendwie bin oder wenn ich sie sehe, dann merke ich, dass ich wirklich ein Arschloch bin. Ja, ich würde dem beipflichten. Ja, und dann das tut mir sehr stark weh. Das ist wirklich ein ganz großes Problem bei mir. Wie lange bist du mit der Freundin zusammen? 5 Jahre. Ging das von Anfang an so? Ja, wenn ich ganz ehrlich sein soll, war das schon immer so irgendwie. Aber ich liebe meine Freundin wirklich und wenn sie mich verlassen würde, dann wäre ich nur sozusagen die Hälfte wert. Also ich würde mich nicht gerne im Spiegel wieder angucken. Also Frank, ich rechne, denke gerade mal, ich versuche mal zu rechnen, das werde ich gar nicht schaffen jetzt, wenn du 5 Jahre mit der Freundin zusammen bist. Ja, ist ja nicht so, ich unterbreche mal, das ist ja nicht so, dass ich jede Woche immer 4, 5 Freundinnen habe. Aber wenn es jetzt mal so gesagt gut kommt, dann habe ich eine Woche wirklich 5 Freundinnen. Aber es kann auch mal passieren, dass du in einer Woche keine hast. Das kann auch mal passieren, dass ich gar keine habe. Dennoch. Aber auf Eis habe ich immer eine Freundin nebenbei. Das heißt, du kannst immer mal irgendwie telefonieren. Wie bitte? Du kannst immer mal telefonieren. Immer telefonieren oder immer mal irgendwo anstellen nach der Disco und... Frank, das bedeutet ja, auch wenn das nicht jede Woche 4 sind, das bedeutet ja, in den 5 Jahren hat sich da eine irrsinnige Summe angesammelt von Frauen. Richtig. Die wir uns gar nicht vorstellen wollen, weil wir sonst den Glauben an dich verlieren. Nein, das hat damit nichts zu tun. Das ist ja nicht das Problem. Ich will ja nicht hier irgendwie mich präsentieren, sondern ich habe damit ein Problem, dass ich viele Freundinnen habe manchmal. Mhm. Und das, was heißt das, sondern dass ich meine Freundin halt betrüge. Ja, das habe ich schon verstanden. Du, das ist mein Problem. Ja, das ist mir völlig klar. Aber ich hab mir gerade nur mal die Dimension nochmal vor Augen geführt. Ja, du weißt ja gar nicht, wie oft du deine Freundin schon betrogen hast. Weißt richtig. Du gar nicht. Ja, ist ja aber auch nicht so, dass ich immer in der Woche fast 5 verschiedene habe. Manchmal bleiben ja, die auch. Und es gab mal eine Zeit, das war wirklich krass, dann wusste die eine mal, dass ich eine feste Beziehung habe. Mhm. Und dann hat sie sich so schon an mich gewöhnt, dass sie gesagt hat, das macht mir nichts mehr aus. Also, es ist nie irgendwas rausgekommen, nie irgendwas aufgeflogen? Einmal beinahe. Also einmal, was heißt beinahe, einmal ist es rausgekommen. Aber dann habe ich das noch ganz geschickt gedreht. Dann habe ich erstmal eine Monat, 2 Monate Ruhe gehabt. Mhm. Aber dann ging es wieder los. Mhm. Ne? Mhm. Also so, das geht jetzt 5 Jahre so. Soll das die nächsten 5 Jahre auch noch so gehen? Ja, das ist mein Problem. Ja, das Problem ist ganz klar. Es ist völlig, das ist, also ganz klar, letztendlich zu lösen, Frank. Weil was du da machst, ist so etwas von super unfair und unkorrekt. Wenn das deine Freundin erfahren würde... Also die wäre mega traurig, vielleicht wird sie echt die Welt, also ich weiß das, aber... Die denkt dich wahrscheinlich als monogamen Mann, ne? Richtig, mhm. Richtig, aber also super monogam, wie ich sage. Hast du nicht Angst jetzt, dass die das vielleicht irgendwie mitkriegt, dass du das hier heute Nacht erzählt hast? Ja, ich glaube nicht, weil, nee, da glaube ich nicht. Warum verlässt du denn diese Frau nicht? Die ich liebe. Ja. Nee, um Gottes Willen, aber warum, ich liebe diese Frau. Warum verletzt du denn diese Frau so, die du so liebst? Ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, als ob ich irgendwie so zwei Hälften habe. Also wenn ich sie sehe, dann rede ich ganz anders. Sobald die weg ist, bin ich ein ganz anderer Mensch. Sogar Freunde, die sich hier sehen, die sagen, du bist, ey Frank, du bist bei ihr ganz anders, als wenn wir dich alleine kennen. Also wenn sie weg ist, dann bin ich irgendwie voll der andere Mensch. Ich bin, Schläfst du mit deiner Freundin auch noch? Ja. Ist das okay? Ja, ist okay. Aber es ist natürlich nicht rundherum für dich befriedigend. Es ist okay. Also was suchst du denn dann bei den anderen Frauen? Das weiß ich nicht. Ich meine... Ist es Sex? Ist es der pure Sex? Nee, Sex ist es nicht. Also manchmal... Also ich verstehe das auch nicht. Also wenn ich das wüsste, dann könnte ich das wenigstens abstellen. Ne? Aber ich weiß es wirklich nicht. Und es ist wirklich so krass, dass ich in der Woche manchmal 5 Freundinnen habe, wo ich Dienstag bei der bin, Donnerstag bei der bin und Wochenende doch mal ganz nur bei Vielleicht der Vielleicht bist du einfach so ein kleines Würstchen, das ständig diese Bestätigung braucht. Ich weiß das nicht. Also du kannst mir alles sagen, ich weiß das wirklich nicht. Also ich finde nur, dass auf jeden Fall irgendetwas geschehen sollte. Es gibt... Richtig, also ich will, dass da mal ein paar Ende ist und ich habe auch gar keinen Überblick mehr. Also es gibt die Möglichkeit, dass du das Ganze beendest, was du glaube ich nicht kannst. Da bist du gar nicht mehr fähig zu. Dann gibt es die Möglichkeit, dass du dich von deiner Freundin trennst. Willst du auch nicht? Na, auf keinen Fall. So, also dann von der, da mache ich alles, aber das nicht. So, dann wäre die dritte Möglichkeit, dass du einfach an dir etwas tust. Das ist ja auch irgendein Suchtverhalten, was du da an den Tag legst. Dass du dich mit dir beschäftigst, dass du dich... Also in diesem Fall würde ich wirklich sagen, wenn du das alles nicht alleine geregelt bekommst, scheint ja so, dass du dich mit einem Psychologen zusammentun sollst. Aber regelmäßig und nicht nur so ein kurzes Gespräch wie jetzt. Ich bin ja kein Psychologe. Ja. Das hat ja seine tiefen Ursachen, warum du so bist, dass ihr beide das erarbeitet und dass du das erkennst. Ich hatte vor meiner Freundin schon mal eine längere Beziehung. Die hat mal ein Jahr gedauert. Da war das auch so. Ja, in der Schulzeit auch. Ne? Da war ich mit der aus meiner Klasse zusammen und in der Parallelklasse war ich mit der zusammen. Irgendwann mal habe ich es erfahren. Da wollte kein Mädchen mehr was von mir. Ne? Und das war irgendwie schon immer so. Frank, Psychologe. Ne? Glaube ich. Ich weiß nicht, ich komme mir auch irgendwie doof vor, wenn ich jetzt einen Psychologe einschalten muss. Ne? Dann denke ich, bin ich wirklich krank. Ich meine, irgendwo ist das ja eine Krankheit. Ich finde das schon krank, weil es ist insofern sehr schlimm, weil du deine Freundin unsagbar betrügst und dich super unfair ihr gegenüber verhältst. Ja. Und wir wollen dir mal vielleicht zugute rechnen, dass du der Opfer deiner selbst bist, weil da irgendwas mit dir nicht so richtig stimmt. Und um das rauszukriegen, wäre eine psychologische Beratung, Betreuung, glaube ich, das Sinnvollste überhaupt. Was soll ich denn da sagen? Ich betrüge meine Freundin? Du sagst dem Psychologen genau das, was du mir gerade erzählt hast. Naja, also okay, dann versuche ich das mal. Versuch das mal, Frank. Alles Gute. Alles klar, danke. Viel Erfolg, tschüss. Tschüss. Sabine ist noch dran. Sabine ist 37 Jahre alt. Ich grüße dich. Ja, hallo. Hallo Sabine. Ja, ich bin's. Ja. Was ist denn dein Thema? Wir haben nicht mehr so ganz lange Zeit, aber wir kriegen das schon noch gebacken. Nee, das ist einfach nur, das hatte ich ja vorhin schon kurz alles erklärt, dass ich durch eine Operation ihm halt ziemlich lange arbeitsunfähig wurde, kam in eine Physiotherapie und gleich von Anfang an, weil meine Hand, die war eben halt so und so. Auf jeden Fall, es hat gleich Klick gemacht. Was? Seine Hand? Welche Hand? Ja, meine Rechte. Ich will jetzt auch nicht so irgendwie jetzt so also deuten, ja, hört das jemand und dann weiß man noch Bescheid. Du redest in Rätseln. Ich weiß von dem Vorgespräch ja nichts, was du für ihn geführt hast. Ach so, also nochmal Folgendes. Also ich habe ihm halt eine Operation gehabt und die ist irgendwie nicht so ganz gut verlaufen. Ja. Ich musste in die Physiotherapie und habe da jemanden kennengelernt, den ich unheimlich gut finde. Ja. Und ich jetzt irgendwie so im Laufe der ganzen Zeit. Physio, nicht Psycho, ne? Nee, Physio. Mhm. Also es ging nur um einfach, also nicht jetzt Therapie. Ich hätte ja. Einfach nur jetzt um dieses Gelenk als solches. Und es ist auch nicht so gewesen, dass ich jetzt irgendwie im Laufe der Zeit so nach dem Motto, da sind irgendwelche Menschen, die mir jetzt helfen und dann ist, wie man das so ist, ne? Dass man irgendwie dann der Meinung ist, da muss man sich verlieben, weil die Menschen einfach nett zu dir sind. Sondern es war von Anfang an so und es ist eine ganz tolle Physiotherapie, also ohne groß Patienten jetzt. Und im Laufe der ganzen Zeit habe ich mich eben halt, Ist so. In den Therapeuten. Von Anfang an habe ich mich verliebt. In den Therapeuten. Und dieser Mensch ist eben halt verheiratet. Und ich meine, diese Therapie, ich wurde zum zweiten Mal operiert, weil eben Fusch war, das war es ja gewesen. Mhm. Und wir haben jetzt mittlerweile schon fast ein Jahr. Und eine Zeit immer täglich und hier und da und immer nur mit, dass man sich gegenüber saß. Und Sabine, es tut mir sehr leid. Jetzt hast du doch deine Geschichte angerissen und die Sendung ist jetzt gleich zu Ende. Ich kann dir nur auch anbieten, dass wir dich gleich nochmal anrufen und dass du mit der Annette noch ein paar Worte sprichst. Ich muss dich leider jetzt rausschmeißen, weil wir gleich hier vom Sender auch sind. Ja, dann leg doch mal auf und wir, wenn du das möchtest, rufen wir dich nochmal an. Ja? Ich bin fast geoutet. Ich muss leider Schluss machen, Sabine. Tschüss. In der Technik heute Nacht, Leo Scholten, unser Thema morgen Nacht heißt, da hätte ich am liebsten getötet. 1 Uhr Radio 1 Live und WDR Fernsehen ab 0 Uhr könnt ihr euch bei uns melden unter 0800 5678 111. Gute Nacht.